WDR 5. Neugier genügt. Man tut Jean Bedloe nicht unrecht, wenn man ihren Fahrstil als vorsichtig bezeichnet. Als sehr, sehr vorsichtig. Das ist auch nötig, denn auf ihren Knien balanciert sie ein Buch. Die bebilderte Geschichte von McDowell County, einem Landkreis in West Virginia, USA. Das Buch hat Jean Bedloe selbst geschrieben. Eine Dame in den 70ern, mit grauem Wuschelkopf und verschmitztem Lächeln. Auf dem Titel ein Bild aus den späten 1950er Jahren. Die Hauptstraße von Welch, der größten Stadt im Kreis. Stoßstange an Stoßstange stauen sich die Autos. Zwischen den Häusern spannt sich eine Leuchtreklame, die auf zwei Kinos hinweist. Und auf den Bürgersteigen flanieren Menschen. Heute herrscht an derselben Stelle gähnende Leere. Da drüben, das war eine der Banken auf dem Bild. Die Merchants and Miners Bank. Jetzt ist da ein Gutachter drin, schon eine ganze Weile. Meist ist geschlossen, das Geschäft läuft wohl nicht gut. An dem Gebäude bröckeln die Ziegel. Die Seitenwände sind rußschwarz und übersät von Löchern. Daneben ein Warenhaus. Der Namenszug ist nicht mehr zu entziffern. Die Schaufenster sind halb blind. Drinnen stapelt sich Schutt. Zwei, drei Läden sind hier noch offen, mehr nicht. Die kleine Boutique da, manchmal ist sie auf. Das hier war ein Hotel, das erste Haus am Platz. Mit moderner Inneneinrichtung, wie in einer Großstadt. Vor 10, 15 Jahren hat es drinnen gebrannt. Ein paar Leute hatten Drogen aufgekocht, Methamphetamin. Und das Feuer hat auf das ganze Gebäude übergegriffen. Ein paar Blöcke weiter ein neunstöckiger Plattenbau. Überm Eingang ein Plakat mit roter Schrift auf weißem Grund. Now Leasing, under new management. Auf dem Parkplatz eine Sitzgruppe, bestehend aus einem zerschlissenen Sofa und zwei Campingstühlen. Darauf vier Männer und zwei Frauen. Alle in Kapuzenpullis, ein paar Sixpacks mit Bier vor sich. Ich möchte nicht sagen, dass sie auf Drogen sind, denn vielleicht tue ich ihnen Unrecht. Manchmal verdamme ich das, dann wieder frage ich mich, was ich machen würde, wenn mir das Leben so wenig zu bieten hätte. Wie die Figur in einem meiner Bücher. Was macht man, wenn man nichts zu tun hat? Diese Typen sitzen halt da. Jean Bedloe ist so etwas wie die gute Seele von McDowell County. Hier geboren, hier aufgewachsen, bis auf die Studienzeit immer hier gelebt. 30 Jahre lang hat sie an der High School von Welch Englisch und Geschichte unterrichtet. Jetzt betreibt sie eine Werkstatt und einen Laden für Kunsthandwerk. Jean Bedloe hat ein gutes Dutzend Bücher geschrieben, Theaterstücke, Romane. Und die bebilderte Geschichte von McDowell, die auch die Geschichte eines Niedergangs ist. 20.000 Menschen leben im Landkreis. Früher waren es fünfmal so viele. Jean Bedloe steuert ihren Wagen auf den Parkplatz des Sterling Drive-In, eines Restaurants mit Außenschalter. Für alle, die ihre Mahlzeit lieber im Auto vertilgen. Im Sterling scheint die Zeit stehen geblieben zu sein, in den 1950er Jahren. Jean lässt sich auf eine orangefarbene Kunstlederbank fallen und schlägt ihr Buch auf. Die ersten Bilder zeigen eine unberührte Landschaft. Bewaldete Hügel, verwunschene Täler. Dann kommen die ersten Zechen, Förderbänder, die von einer Anhöhe zur anderen reichen. Frühe Camps der Kumpel, die sich über die Jahre zu Städten wie Welch ausgewachsen haben. Die Vorkommen hier sind ähnlich groß wie im Ruhrgebiet in Deutschland. Im Jahr 1947 wurde in diesem Kreis mehr Kohle gefördert als irgendwo anders auf der Welt. Billion Dollar Coalfield wurden die Vorkommen ehrfurchtsvoll genannt. In den Minen im Kreis haben über 20.000 Bergleute Kohle abgebaut. Aber das Problem war schon damals, dass die Milliarden, die hier verdient wurden, in die Kassen von Konzernen geflossen sind, die anderswo ihren Hauptsitz hatten. Auch das lassen die Fotos in Jean Bedloes Buch erahnen. Die müden Augen der Menschen, die abgekämpften Gesichtszüge, die ärmlichen Hütten, in denen sie gelebt haben. Im Wahlkampf 1960 ist John F. Kennedy hier durchgekommen. Hier hatte er die Idee für seine Sozialgesetzgebung, die Johnson dann als Krieg gegen die Armut umgesetzt hat. 50 Jahre sind seit Inkrafttreten der Sozialgesetze vergangen. 50 Jahre, in denen die Armut im Land alles andere als besiegt wurde. Schon gar nicht in McDowell. Hier gilt nach offiziellen Statistiken jeder Dritte als arm. Doppelt so viele Menschen wie im Landesschnitt. McDowell hat, bezogen auf die Bevölkerungszahl, die meisten Drogentoten im Land. Die meisten Fettleibigen, Gefängnisinsassen und schwangeren Teenager. Die Arbeitslosenquote liegt nur deshalb bei 11%, weil sich 2 von 5 Erwerbsfähigen gar nicht erst bei den Arbeitsämtern melden. Jeder dritte Jugendliche verlässt die Schule ohne Abschluss. Am Nebentisch sitzt Charles Muncy. Seine Eltern waren die ersten im Land, die 1965 Sozialhilfe bekommen haben. Sie wird bis heute in Form von Essensmarken ausgezahlt. Eine große Familie war das, mit 15 Kindern. Jean bittet Charles an ihrem Tisch. Er ist Kohlekumpel, wie sein Vater und Großvater. Es heißt, dass es wieder besser wird, aber das glaube ich nicht. Ich glaube es nicht. Vor 10 Jahren hatte Kohle eine Art Zwischenhoch. Alles lief gut. Aber seit Oktober letzten Jahres geht es nur noch bergab. Charles Muncy bekommt Kurzarbeitergeld. Noch, denn die Bezugsdauer läuft bald ab. Was dann wird? Er zuckt mit den Achseln. Charles ist einer von 3500 Bergarbeitern in ganz West Virginia, die noch Arbeit haben. In McDowell mögen es ein paar hundert sein. Über 30.000 Kumpel sind allein in den vergangenen 10 Jahren freigesetzt worden. Mehr als 100.000 seit den 50ern. Wie im Ruhrgebiet auch, sind die Flöze nahe der Erdoberfläche längst ausgebeutet. Tiefer zu schürfen ist aufwendig und kostenintensiv. Andere Energiequellen wie Öl und Gas sind zudem billiger. Auch weil die Kohle aus West Virginia einen hohen Gehalt an flüchtigen Bestandteilen aufweist und Umweltauflagen bei der industriellen Verfeuerung spezielle, sehr teure Filteranlagen vorschreiben. Für Charles Muncy ist das ein Teufelskreis. Natürlich hat er versucht, der Arbeit hinterherzuziehen, hat zeitweise im Nachbarstaat Virginia gelebt. Aber er ist zurückgekommen, wegen der Familie, wie er sagt. The money? I'm a HVAC and electrical technician. I'm a certified master plumber. Und wegen dem Geld. Ich bin ausgebildeter Klimatechniker, Klempner und Schweißer. Aber damals war die Bezahlung unter Tage so gut, dass ich zurück in die Minen gegangen bin. Als Kumpel habe ich 75.000 bis 80.000 Dollar im Jahr verdient. Kaum war ich wieder eingestiegen, kam die erste Krise. Leute wurden entlassen und haben sich andere Jobs gesucht. Nun gibt's keine anderen Jobs mehr. Ich habe so viele Ausbildungen, aber ich finde keine Arbeit. 7 seiner 14 Geschwister haben McDowell verlassen. Nicht, dass ihr Leben einfach wäre. Wo ist es das schon in diesen Zeiten? Aber sie leben wenigstens in halbwegs gesicherten finanziellen Verhältnissen. Charles nicht. Die beiden Kinder besuchen eine Berufsschule in Roanoke, Virginia. 2,5 Autostunden entfernt. Seine Frau lässt sich doch zur Hilfslehrerin ausbilden. Die drei teilen sich eine winzige Studentenwohnung. Mehr können sich die Muncys nicht leisten. Irgendwann werden wir auch weggehen, das ist jedenfalls der Plan. Wo wir wohnen, das war mal eine nette Gegend, aber jetzt ist es nur noch schrecklich. Wegen den Drogen und allem, was damit zusammenhängt. Da leben nur noch Junkies. Sie prügeln sich, ständig kommen Leute vorbei, um Drogen zu kaufen. Früher hast du dort kaum mal einen Fremden gesehen. Heute siehst du keinen mehr, den du kennst. Jean Bedlows Werkstatt für Kunsthandwerk liegt in Kimball, einem kleinen Nest im klaustrophobisch engen Tarn des Elkhorn Creek. An den Hügeln kleben bescheidene Häuser. Unten führt Highway 52 vorbei. Die von Kohlelastern arg ramponierte Straße verbindet McDowell mit der Außenwelt, mit Bluefield in Virginia und Portsmouth in Ohio. Jean Bedlow stellt Skulpturen aus Kohlestaub her. Katzen und Hunde, flammende Herzen und Engel. Oder besser, sie lässt herstellen. Denn für die eigentliche Arbeit hat sie Jennifer Dillon angestellt. Eine gärtenschlanke junge Frau mit langen brünetten Haaren und randloser Brille. Vor einem halben Jahr stand Jennifer einfach vor der Tür. Oft klopfen Leute bei mir an und fragen nach Arbeit, um wenigstens ein bisschen Geld zu verdienen. Auch deshalb hat Jean vor ein paar Jahren die Werkstatt aufgemacht. Sie besteht aus 2 langen Stahltischen, auf denen Jennifer die Figuren formt. Ein Ofen zum Brennen und eine Schleifmaschine zum Glätten der Oberflächen. Die Skulpturen verkauft Jean über Andenkenläden in ganz West Virginia und manchmal auch an Durchreisende. Mit Jennifer, findet Jean Bedlow, hat sie einen Glücksgriff getan. Ich habe immer gewusst, dass es hier wunderbare, talentierte Menschen gibt, die nie eine Chance gekriegt haben, wie Jennifer. Mit ein bisschen Führung hätte sie den Schulabschluss locker machen können. In Jennifers Leben ist so ziemlich alles schiefgelaufen. Als Kind hin und her geschoben zwischen dem Vater, der nach North Carolina gezogen war, und der Mutter, die nicht aus McDowell hinausgekommen ist. Die Schule abgebrochen, mit 17 selbst Mutter geworden, mit 18 noch einmal. Mit 19 geheiratet, ihrem Ex-Mann ins Ofakala Hollow gefolgt, in eines dieser schmalen, engen Täler, an denen West Virginia so reich ist. Dort ist das mit den Drogen eskaliert. Ich habe alles genommen. Crack, Koks, Heroin. Einen Tag Trips geworfen, am nächsten gekokst, dann gedrückt. Alles außer Meth. Ein Freund war daran gestorben. Vielleicht habe ich deshalb einen Bogen um Meth gemacht. Drogen kriegst du hier an jeder Ecke. Du fährst tanken und jemand spricht dich an. Hast du was? Willst du was? Auch Schmerzmittel wie Oxycodon hat Jennifer geschluckt. In Mengen. Ihre Mutter ist chronisch krank. Der Arzt in der Klinik in Bluefield verschreibt Vorratspackungen, damit sie die weite Anfahrt nicht alle paar Wochen auf sich nehmen muss. Das ist normal in McDowell, sagt Jennifer. So kommen die Pillen in Umlauf. Wie ich von den Drogen losgekommen bin? Ich habe mich bei meiner Mutter im Dachgeschoss eingesperrt. Alle wollten, dass ich eine Therapie mache, aber ich hatte schon immer meinen eigenen Kopf. Es war furchtbar. Ich konnte nicht schlafen, habe geschwitzt, hatte Schüttelfrost und Albträume. Aber ey, es hat funktioniert. Es hat echt funktioniert. Seit 6 Jahren ist Jennifer clean und kämpft darum, ihr Leben im Griff zu behalten. Sie macht ihren Schulabschluss nach, versorgt die kranke Mutter und hält ihre Tochter aus Scherereien heraus. Nur der Sohn macht Probleme. Er ist 15 und lebt beim Vater. Dass es ihm ähnlich wie ihr ergehen könnte, bereitet Jennifer schlaflose Nächte. Sie hat eine neue Beziehung. Und sie hat Arbeit. Keine, mit der sich Reichtümer anhäufen ließen, aber immerhin. Der Job ist einfach super. So ungewöhnlich. Früher habe ich nur in Lebensmittelläden gearbeitet. Das ist etwas ganz Neues. Unterwegs mit Jean Bedlow zu einem Straßenfest nach War. Das Städtchen ist nach einem Bach benannt, dem War Creek, dessen Name auf eine Schlacht zweier Indianerstämme zurückgeht, die hier stattgefunden haben soll. Ich weiß auch nicht warum, aber in War ist das mit den Drogen noch schlimmer. Man kann sich dem Städtchen statistisch annähern. 862 Einwohner. Durchschnittliches Einkommen pro Haushalt $16.012. Das ist weit unterhalb der Armutsgrenze. Und noch einmal ein Viertel weniger als im Rest von McDowell. Ein Drittel aller Haushalte sind Non-Family. Dort leben Menschen zusammen, die weder miteinander verwandt noch liiert sind. Ein weiteres Drittel besteht aus Singles. Familiäre Strukturen, das macht schon der Blick in die Statistiken klar, sind in War weitgehend erodiert. Jean fährt vorbei am städtischen Gefängnis. In McDowell gibt es noch 2 weitere, ein staatliches und ein föderales. Mit den Haftanstalten, einem überall im Land boomenden Gewerbe, hatten sich Hoffnungen auf neue Arbeitsplätze verknüpft. Aber die Jobs sind an Leute von außerhalb gegangen. Einheimische haben sich kaum beworben. Wohl auch aus Angst vor den obligatorischen Drogentests. Weiter geht es durch ein grünes Tal. Hinter den Blättern und Farnen schimmern rußbedeckte Böden durch, abgestorbene Bäume und kahle Hügel. In McDowell wird Kohle im Tagebau gefördert, neuerdings, indem ganze Bergkuppen weggesprengt werden. Stichstraßen zweigen ab. Sie führen in Hollows, kleine Senken, in denen ein paar wenige Häuser dicht an dicht stehen. Die Fenster sind verrammelt, die Vorgärten voller Müll. Hier haust die absolute Hoffnungslosigkeit. War macht, man muss das so sagen, seinem Namen alle Ehre. Die Häuser sind beschädigt. Mal fehlt ein Fenster, mal eine Tür, mal hängen lose Sparren herab, mal klafft ein Loch in der Außenwand. Überall liegen Müll und Schutt herum. Und es riecht faulig. Irgendwo kocht wohl jemand Meth auf. Und die Menschen, die sich über die Hauptstraße schieben, könnten einem Film von David Lynch entsprungen sein. Fettleibige und Spindeldürre, Zahnlose und Amputierte, Mütter, die kaum dem Kindesalter entwachsen sind, und greisenhafte Mitvierziger. Die einen mit flackernden Augen, die anderen den Blick starr auf den Boden gerichtet. Auf einer improvisierten Bühne eine Bluegrass-Band. Sie spielt Mike Lynch Mountain Home von der Carter Family, den Pionieren der Country Music. Das Lied handelt von Liebe zu einer Bergregion drüben in Virginia, auch so eine arme Gegend. Zwei Männer und zwei Frauen tanzen, schwerfällig, eine Art rhythmischer Watschelgang, den die Einheimischen Flatfooting nennen. Auf einem Klappstuhl sitzt James Richards, unrasiert und bis zum Hals tätowiert, die Baseballkappe tief ins Gesicht gezogen. Jeans und T-Shirt speckig. Eigentlich sollte er gar nicht hier sein. Weil ich hier ständig in Freunde von früher reinrenne. Es ist so leicht, wieder in den alten Mist reingezogen zu werden, besonders wenn du Geld hast. Dann sind sie alle da. Komm, lass uns doch eine Kiste Bier holen oder was anderes. Auch James kommt aus einer zerrütteten Familie. Sein Vater sitzt lebenslang im Gefängnis, sein Bruder für 10 Jahre. Auch er selbst hat schon Haftstrafen verbüßt, wegen Diebstahl und Drogen. Das ist völlig normal hier. Viele Leute sind mal drin, mal draußen. Bei den ganzen Problemen, die wir hier haben, weiß ich gar nicht, ob genug Mittel da sind, um alle einzusperren, die gegen Gesetze verstoßen. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Auch James war eigentlich schon weg und ist zurückgekommen, weil die Minen Leute gesucht haben. Jetzt ist er arbeitslos. Seine Freundin schwanger. Gemeinsam leben sie in einem Haus, das ein Freund ihm vermacht hat, wie James es ausdrückt. Ich kümmere mich um Kleinkram, Zimmern oder Sachen auf dem Bau. Damit komme ich halbwegs über die Runden. Meine Freundin hat Krankenschwester gelernt, jetzt muss sie ein Praktikum machen, unbezahlt. Wir gucken, dass wir Geld für Benzin zusammenkratzen, damit sie überhaupt dorthin kommt. Werden wir schon irgendwie schaffen. James lächelt. Ein seltsames Lächeln ist das. Mit kaum merklich hochgezogenen Mundwinkeln und unbeteiligten Augen. Ein Typ mit fettigen langen Haaren winkt ihm zu. Die dünnen Beine in hautengen Stretch-Jeans. Ein ärmelloses T-Shirt über dem ausgemergelten Körper. Scheiße, murmelt James. Ich hau besser ab. Gene Bedlow wirkt niedergeschlagen. Die Begegnung mit James Richards hat sie mitgenommen. Um ehrlich zu sein, manchmal denke ich, dass es sich nicht lohnt, für diese Menschen zu kämpfen. Aber in meinem Herzen weiß ich, dass wir es versuchen müssen, auch wenn es schwer ist. Wir brauchen Anführer oder besser gesagt Menschen mit Visionen. Hier kann sich niemand eine Zukunft für uns vorstellen. Wer etwas ändern könnte, ist weg. Und diejenigen, die geblieben sind, wissen nicht, was sie tun sollen. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.